In die Konzerte kommt man im Regelfall nicht rein. Man findet die auch kaum angekündigt. Das sind geheime Veranstaltungen, zu der 800.000 Leute dann über Mundpropaganda kommen. Wir waren an einem solchen Konzert, haben zugeguckt. Sehen Sie sich das Material an.